und zu seinen Zeichen gehört euer Schlaf bei Nacht und Tag und auch euer Trachten nach etwas von seiner Huld. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die hören. Jetzt hatten wir davor schon mal gehabt, dass darin sind wahrlich Zeichen für die Wissenden. Davor hatten wir gelesen, Zeichen für Leute, die nachdenken. In der nächsten Eier wird es heißen, für Leute, die begreifen. Das heißt also, all diese Eigenschaften müssen da sein, damit man in diesen Wundern von Allah, die klar und deutlich wie die Sonne am Himmel von Allah geschaffen wurden und alle Zeichen und Wegweiser sind zu dem einzigen, alleinigen Schöpfer, diese sind alle für uns überhaupt nicht sichtbar, wenn wir diese Eigenschaften nicht besitzen. Denn Allah sagt, darin sind Zeichen für wen? Für Leute, die zuhören, Wissen haben, nachdenken und begreifen. Das heißt, diese Eigenschaften sind sehr wichtig für uns und wir müssen sie uns selber aneignen, Allah darum bitten, dass er uns zu diesen Menschen macht und formt und unseren Kindern das auch wünschen und alles dafür tun, was in unserer Erziehung möglich ist, um es ihnen auch zu ermöglichen, dass sie nachdenkliche Menschen werden, dass sie diesen Weg wenigstens beschreiten können. Und Allah beschreibt hier als Zeichen, dass der Mensch wird ja müde, das ist eine Schöpfung Allahs, die auch erschöpft wird, müde wird, und deswegen hat Allah die Nacht geschaffen, in dem der Körper sich ausruhen kann. Das ist eine ganz besondere Ruhe, diese Nachtruhe. Ja, die Menschen, die nachts arbeiten müssen, die wissen auch, dass der Tagschlaf das aber eigentlich nicht ausgleichen kann. Der Schlaf ist nicht dasselbe, wie es in der Nachtruhe nun mal möglich ist. Das sind große Zeichen. Andererseits hat Allah aber auch den Tag für uns erschaffen, denn wir sollen auch nach der Versorgung Allah streben und der Mensch braucht das auch, dass er eine Zeit für den Fleiß hat und eine Zeit für die Ruhe hat. Allah hätte auch einen leblosen oder einen gefühlslosen, emotionslosen Roboter erschaffen können, der halt auch arbeitet und strebt und hierhin bewegt und dahin bewegt. Er hätte keine Wünsche, keine Ideale, würde nicht müde werden. Ja, das alles wäre in Allahs Gewalt gewesen, das zu tun. Aber in all diesem sind also Zeichen von Allah. Aber für wen? Die zuhören. Und das zeigt uns auch, dass vieles versteht man also auch nicht durch selber lesen, auch, das ist auch ein Weg, aber manches versteht man nun mal auch durch Zuhören, wenn man es gesagt bekommt. Und es gehört zu seinen Zeichen, dass er euch den Blitz als Grund zur Furcht und zum Begehren sehen lässt und vom Himmel Wasser herabkommen lässt und mit ihm dann die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig macht. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die begreifen. Allah möge uns zu den Menschen gehören lassen, die begreifen. Der Blitz versetzt uns in Furcht. Ja, und selbst Strom, der in der Kontrolle der Menschen ist, kann einen schon in Furcht versetzen. Aber Allah beschreibt hier, dass er auch Anlass zur Hoffnung gibt, denn man erhofft dann auf den Regen, den er ja verspricht. Ja, das heißt also, diese ganzen Ayat, die Allah hier erwähnt, dieses Zeichen, diese Wunder in der Schöpfung Allahs, darüber sollen wir nachdenken. Die sollen nicht einfach nur an uns vorbeilaufen und wir wandeln schlafwandlerisch schon fast durch die Welt, ohne etwas zu sehen, ohne etwas zu hören, ohne uns zu erstaunen auch über das, was Allah geschaffen hat. Und das ist auch ein gutes Rezept, wenn man mal wirklich in Sorgen quasi schon begraben ist, dann einfach mal raus in die Natur zu gehen und zu schauen und zu lernen von dem, was man sieht. Das sind auch alles Lehrer. Ja, der Lehrer ist nicht nur der, der formell vor euch sitzt und euch etwas an Informationen weitergibt, sondern aus allem, was Allah da erschaffen hat, kann man eine Lehre ziehen, wenn wir denn mit einem offenen Herzen diese Dinge beschauen, aufmerksam sind. Aufmerksam sind, nicht in Raffla, in Unachtsamkeit unser Leben verbringen. Ja, das manchmal dieser Automatismus, als ob man auf den Modus automatisch geschaltet ist. Man reagiert nur, Termin, man hält ihn ein, Hunger, man isst was, Durst, man trinkt was, ohne irgendeine innere Wachsamkeit und Aufmerksamkeit, weil wir immer so beschäftigt sind mit unseren eigenen Sorgen, die uns immer so Überhand nehmen in unserem Gemüt, in unserem Wahrnehmen, in unserer Persönlichkeit, dass wir für die anderen Dinge gar keine Wahrnehmungsfähigkeit mehr haben. Deswegen von den Sorgen, soweit es geht, wir sind Menschen mit unseren Grenzen als Mensch, aber von den eigenen Sorgen auch mal trennen können, das Herz mal leeren können von diesen Dingen und mal sagen, dass mein Herr, hiermit übergebe ich dir diese und diese meine Sorge. Ich habe mein Bestes getan, weiter kann ich nicht, hiermit übergebe ich dir diese Angelegenheit. Und jetzt ist diese Angelegenheit bei ihm. Ob es die Sorge um Finanzen ist, um die Kinder, um einen selbst, um die Gesundheit, um die Zukunft, was einen auch stresst und bedrückt. Ja, denn der Shaitan, das dürfen wir auch nicht vergessen, das ist ein ganz großes Mittel von Shaitan, dass er immer wieder kommt und er will ja, dass wir unser Leben mit Angst, Furcht, und unbegründeten, oft auch leider, manchmal auch begründeten, Sorgen und übergroßen Sorgen verbringen. Ein bedrücktes Leben verbringen. Und was passiert dann? Wir sind zu nichts Vernünftigem mehr in der Lage. Wir haben für nichts mehr Kraft. Der Mut fehlt ganze Zeit, die Lust fehlt ganze Zeit. Warum? Weil wir schon mit anderen Dingen so erdrückt werden. Nein, Dua machen, Allah bitten, dass Allah, lass mich Gutes tun. Reinige mich von dem, was nicht nötig ist, was ich loswerden kann, aber ich selber es behalte und pflege und hege, wie etwas, was man liebt. So lieben wir manchmal unsere Sorgen und hegen und pflegen sie und machen sie noch größer, als sie eigentlich sind. Befreie mich davon und mach mich oder befähige mich dazu, dass ich was für dich tun kann, für deine Schöpfung tun kann. Ja, und dann wird es erst möglich sein, dass man in der Liebe zu Allah und nicht in Sorgen und bedrückt und mit gerunzelter Stirn dieser Welt verlassen wird, sondern in Ruhe, in Liebe zu Allah, wissend, dass das dieser richtige Weg ist, so diese Welt verlassen wird. Nicht in Sorgen und Ängsten und Nöten. Ja, wenn die Engel des Todes ja die Seele abholen, dann wird ja gesagt werden zu der rechtschaffenen Seele, dass Ya ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiyya, dass o du ruhige Seele, kehre zurück zu deinem Herrn, er ist mit dir zufrieden und du wirst mit ihm zufrieden sein. So ungefähr lautet die Übersetzung. Und diese Ruhe, mutma'inna, diese tumma'anina, diese Ruhe des Herzens, die ist ja nur möglich, wenn wir Allah alles übergeben, wozu wir nicht mehr fähig sind, es zu tragen. Wenn wir diese Ruhe, diese Akzeptanz finden, dass alles, was mir passiert, ist alles nach Allahs Plan. Nichts passiert außerhalb der Allgewalt von Allah. Nichts passiert, was Allah nicht zugelassen hat. Und dann kommt auch die Zufriedenheit. Deswegen sollen wir auch diese Dua machen bei den Morgens und des Gedenken Allahs, des Morgens und des Abends. Gibt es ja diese eine Bittgebet, das Raditu billahi rabban wa bil islami dienen wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyan wa rasula. Ich bin zufrieden mit Allah als meinen Herrn, mit Islam als meiner Religion und mit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam als den Propheten und den meinem Gesandten oder als Gesandten. Ja, und dann wird Allah sich auch unserer annehmen. Und das tut er dann auch wirklich. Ja, nicht, das ist nicht nur irgendeine Aussage, die keinen inneren Wert, keinen Sinn hat. Allah übernimmt dann auch die Angelegenheit. Warum lesen wir die Prophetengeschichten? Was ist die Lehre aus den Prophetengeschichten? Dass gewiss Allah mit denen ist, die Gutestuende sind. Und es gehört zu seinen Zeichen, dass der Himmel und die Erde durch seinen Befehl bestehen. Wenn er euch hierauf ein einziges Mal ruft, da kommt ihr sogleich aus der Erde hervor. Das ist die Auferstehung, die hier beschrieben wird. Ihm gehört, wer in den Himmeln und auf der Erde ist, alle sind ihm demütig ergeben. Kullun lahu qanitun. Und er ist es, der die Schöpfung am Anfang macht und sie hierauf wiederholt. Das ist für ihn noch leichter. Er hat die höchste Eigenschaft in den Himmeln und auf der Erde und er ist der Allmächtige und Allweise. Die höchste Eigenschaft wird auch übersetzt als das höchste Gleichnis. Für Allah sind die höchsten Gleichnisse. Er prägt euch aus eurem eigenen Lebensbereich ein Gleichnis. Habt ihr denn aus der Schar unter denjenigen, die eure rechte Hand an Sklaven besitzt, Teilhabe an dem, womit wir euch versorgt haben, so dass ihr darin gleich wäret? Und ihr sie fürchten müsstet, wie ihr einander fürchtet? So legen wir die Zeichen ausführlich dafür Leute, die begreifen. Schon wieder die Leute, die begreifen. Hier, die ihren Verstand benutzen. Und Verstand hat Allah jedem mehr oder weniger gegeben. Gesunder Menschenverstand, ein Gewissen, ein Verstand, Unterscheidungsfähigkeit zwischen gut und richtig und falsch und übel. Diese Leute, die ihren Verstand gebrauchen und nicht blind irgendjemanden, irgendetwas, irgendeiner Sache folgen, die werden das verstehen. Nämlich was? Dass wenn jemand, dem äußerlich mehr gegeben wurde, an materiellen Dingen ist jetzt hier gemeint, der teilt seinen Besitz oder er macht nicht zum Teilhaber in seinem Besitz jemand, der ihm unterlegen ist. Hier ist das Gleichnis von der Knechtschaft gegeben worden, was in der Zeit damals etwas, ein Teil der Gesellschaft war und der Islam hat das verbessert, den Zustand und Wege gezeigt, um aus der Art der Unterdrückung, die darin auch enthalten war, herauszukommen. Darüber reden wir inshallah ein andermal. Dieses Gleichnis soll nur sagen, dass wenn etwas, was in euch verteilt wurde an materiellen Gütern und ihr in diesem Besitzverhältnis nicht jemanden Anteil gebt, der euch untergeben ist, das nämlich dann so enden würde, dass ihr sie dann fürchten müsstet, so wie ihr einander fürchtet, so wie die Reichen sich gegenseitig fürchten, sagen wir aber ganz salopp, und diese nicht ihren Fahrern oder ihren Chauffeuren nicht so viel Anteil geben, dass diese die gleiche Stellung erreichen würden, dann woher sagt euch euer Verstand und eure Logik, dass Allah, der der alleinige Schöpfer ist, diejenigen in der Schöpfungskraft zum Teilhaber macht, die nichts erschaffen sind, sondern selbst erschaffen worden sind? Für Schirk und Mehrgötterei gibt es doch gar keinen, gibt es kein Argument. Der Verstand sieht das nicht ein, dass es so sein kann, aber das sind nur Zeichen für Leute, wie gesagt, die begreifen. Aber nein, diejenigen, die Unrecht tun, folgen ihren Neigungen. Ja, das ist jetzt hier die Antwort. Der Verstand hat ihnen das ja auch gar nicht eingegeben oder sie sind nicht nach logischer Analyse dazu gelangt, dass es ja so sein müsste. Nein, sondern was tun sie? Sie folgen ihren Neigungen, ohne richtiges Wissen. Wer sollte Recht leiten, wen Allah in die Irre gehen lässt? Und sie haben keine Helfer. Was ist dann also zu tun? So richte dein Gesicht aufrichtig zur Religion hin, als Anhänger des rechten Glaubens, gemäß der natürlichen Anlage Allahs, in der er die Menschen erschaffen hat. Fitrat Allah, die natürliche Veranlagung, der Urzustand, auf den die Menschen geschaffen sind, nämlich, dass sie alleine Allah dienen wollen. Der Mensch neigt seiner natürlichen Veranlagung gemäß, neigt er dazu, nur Allah allein zu dienen. Keine Abänderung gibt es für die Schöpfung Allahs. Das ist die richtige Religion, aber die meisten Menschen wissen nicht. Ja, Allah hat also die Menschen so erschaffen, die Fitra, die natürlichen Umstände sind eigentlich so, aber die Umstände, in der die Menschen dann hineingeboren werden, die ändern diese Fitra ab. Was heißt das dann, wenn Allah sagt, La tabdila? Wie heißt es hier? La tabdila li khalqillah. Es gibt keine Abänderung für die Schöpfung Allahs. Das bedeutet dann, dass auch wenn sie anderen dienen außer Allah, sie bleiben aber in Wahrheit nur die Diener Allahs. Was heißt das? Sie tun zwar anderes, aber dieses andere, was sie tun, basiert auf nichts. Es ist völlig nichtig und es wird keine Konsequenz haben, weil es nicht auf Wahrheit basiert. In Wahrheit bleibt der Diener, bleibt der Mensch Diener Allahs. Ja, sein Schirk fußt auf nichts, es ist leer und nichtig. Haltet daran fest, indem ihr euch ihm reuig zuwendet und fürchtet ihn und verrichtet das Gebet und gehört nicht zu den Götzendienern. Zu denjenigen, die ihre Religion spalteten und zu Lagern geworden sind, wobei jede Gruppierung froh ist über das, was sie bei sich hat. Ja, das sich abspalten und eine eigene Gruppierung machen, ist auch bei Allah etwas ganz, ganz Schlimmes. Es wird verurteilt, durchgehend im ganzen Koran. Das ist auch etwas, wovor man sich wirklich hüten sollte. Und wenn den Menschen Unheil widerfährt, rufen sie ihren Herrn an, indem sie sich ihm reuig zuwenden. Wenn er sie hierauf Barmherzigkeit von sich kosten lässt, gesellt sogleich eine Gruppe von ihnen ihren Herrn andere bei. Um undankbar zu sein für das, was wir ihnen gegeben haben, genießt nur, ihr werdet es noch erfahren. Oder haben wir ihnen etwa eine Ermächtigung offenbart, die dann von dem spricht, was sie ihm beigesellen? Und wenn wir die Menschen Barmherzigkeit kosten lassen, sind sie froh darüber. Wenn sie aber etwas Böses trifft für das, was ihre Hände vorausgeschickt haben, verlieren sie sogleich die Hoffnung. Hier wird diese Eilfertigkeit und Kleinherzigkeit und Engherzigkeit und Engstirnigkeit des Menschen beschrieben, dass er, und das passiert großen, kultivierten Persönlichkeiten, die hochgebildet sind, dass wie, und da zeigt sich auch die wahre innere schwache Natur des Menschen, wie reagieren wir, wenn uns mal übel widerfährt? Ja, schmeißen wir das Handtuch und sagen direkt, das sieht ihr, ganze Frömmigkeit hat nichts genützt und was soll das überhaupt und warum mir? Ich bin doch so wunderbar und ich bin ja so toll, ich habe das nicht verdient. Ja, und da zeigt sich dieses, unser Aushaltevermögen, das fast eigentlich nicht mehr existent ist, dass wir eigentlich nichts aushalten wollen und auch nicht können, weil wir uns darin nicht trainieren. Allah möge uns von dieser Kleinherzigkeit, Engherzigkeit befreien und uns weite, offene Herzen geben, die auch das große Bild sehen können und uns auch die Fähigkeit geben, etwas auszuhalten, um etwas Größeres, Besseres, Höheres zu erreichen. Verlieren Sie sogleich die Hoffnung. Ja, als ob Kinder beschrieben werden. Ja, Kinder sind ja oft so. Alles wunderbar und am Abend geht etwas, eine Kleinigkeit schief. Und die sind am Ende und vergessen alles Gute, was an dem Tag noch passiert ist und sagen, das war der schlimmste Tag in meinem Leben. Ja, und das ist schade, wenn wir uns als Erwachsene immer noch so benehmen. Sehen Sie denn nicht, dass Allah die Versorgung großzügig gewährt, wem er will und auch bemisst? Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die glauben. So gibt dem Verwandten sein Recht, ebenso den Armen und dem Sohn des Weges. Das ist besser für diejenigen, die Allahs Angesicht begehren und jene sind es, denen es wohl ergeht. Und In der Wahrheit ist es ja so, dass die, die Allahs Angesicht begehren, dass die ja auch diejenigen sein werden, die dem Verwandten, den Armen und dem Sohn des Weges, ist das ist der Reisende, der Sohn des Weges, also dem Reisenden überhaupt geben können. Und jetzt sagen wir doch, aber ich kenne viele Menschen, die geben auch, obwohl sie nicht Allahs Angesicht begehren. Das mag sein und es gibt Gutes im Menschen, das ist die Fitra, die Allah auch erschaffen hat, die sich dann hier und da bei Menschen auch durchsetzt. Obwohl sie vielleicht noch nicht den Glauben angenommen haben, aber dieser Teil der Fitra ist noch da, dieses helfen wollen und Gutes tun wollen. Oft ist es aber leider auch so, dass wir Gutes zwar tun, aber nur solange uns von gegenüber auch Gutes zurückgegeben wird. Aber sobald uns dann mal ein Übel trifft, dann bleiben wir sofort stehen und sagen, seht ihr, dieser Person werde ich auf keinen Fall mehr noch Gutes tun. Oder wir tun überhaupt ja erst nur Gutes, wenn wir Gutes zurück erwarten können. Deswegen heißt es ja hier, den Armen, weil ein Armer wird dir wahrscheinlich nicht zurückgeben können, was zurückschenken können. Genauso der Reisende, wer weiß, ob du ihn jemals wieder siehst. Also den geben, wo man nichts zurückerwartet. Das ist ein Zeichen davon, dass man das wirklich für Allahs Angesicht alleine tut. Und was sie an Ausgaben aufwendet, damit sie sich aus dem Besitz der Menschen vermehren, sie vermehren sich nicht bei Allah. Was sie aber an Abgaben entrichtet im Begehren nach Allahs Angesicht, das sind diejenigen, die das Vielfache erzielen. Ja, also wir müssen hier also ein bisschen umdenken. Einerseits sammeln wir an, tun dabei aber anderen Unrecht, zum Beispiel der Zins. Ja, der ist hier auch gemeint, Riba ist der Zins, das Mehren. Also jede Art von verbotenen Zinsgeschäften ist allgemein hier ausgedrückt. Und das ist ja in unserer oberflächlichen, materiell ausgerichteten Weltsicht, ist das ja erstmal ein Vermehren. Allah sagt nein. Das vermehrt sich nicht, nicht bei Allah, nicht in Wahrheit. Und andererseits, wenn wir von unserem Besitz abgeben, in der Form der Abgabe, seien es das jetzt Almosen, die freiwillig sind, oder die Pflichtabgabe, die Zakat ist, dann sagt Allah, das wird um ein Vielfaches vermehrt. Das heißt also, die rein materielle Weltsicht ist eine mangelhafte Weltsicht. Sie bringt uns nicht die ganze Wahrheit bei. Sie zeigt uns nicht das ganze Bild. Und wer die Welt nur aus diesem einen Auge betrachtet, der wird die Wahrheit auch nicht sehen können. Ja, Allah lehrt uns hier umzudenken, dass nein, schaut mal auf das ganze Bild. Ihr seht jetzt einen direkten Nutzen, aber das ist kein Nutzen. Nicht bei Allah, nicht in Wahrheit und auch euch wird das nicht nutzen. Aber das, was ihr abgebt, das ist der wahre Nutzen. Im Geben ist der Nutzen. Allah ist es, der euch erschaffen und dann versorgt hat. Hierauf lässt er euch sterben, hierauf macht er euch wieder lebendig. Gibt es unter euren Teilhabern einen, der irgendetwas von alledem tut? Preis sei ihm. Erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Unheil ist auf dem Festland und im Meer erschienen, wegen dessen, was die Hände der Menschen erworben haben. Damit er sie einiges von dem kosten lässt, was sie getan haben, auf das sie umkehren mögen. Das ist wunderschön. Es entsteht Schaden wegen dem, was wir an Schlechtem getan haben. Aber dieser Schaden, der soll uns nicht quälen, sondern Allah will, dass wir durch den Schaden vielleicht aufwachen, in uns kehren, aufmerksam werden und dadurch vielleicht zu Allah zurückkehren. Und warum sollen wir zu Allah zurückkehren? Es nützt nicht Allah, sondern es nützt alleine uns, wenn wir zu Allah zurückkehren. Und dieses Unheil auf dem Festland und im Meer, das ist jede Art von Unheil. Ihr werdet da verschiedenste Auslegungen hören. Zu diesem Unheil gehört sicherlich, dass die Erde selbst nicht mehr in dem Maße bewohnbar ist, wegen der Verschmutzung, wegen der Verengung, wegen der Gifte, die durch die Menschen freigesetzt werden, nicht mehr in dem Maße bewohnbar ist, wie sie vielleicht mal war. Das gehört sicherlich auch dazu. Allah weiß es am besten. Sag, reist auf der Erde umher und schaut, wie das Ende derjenigen zuvor war, die meisten von ihnen waren Götzendiener. Und das ist eine Wahrheit. Die meisten der gesamten Menschheit, die je gelebt hat und leben wird, die meisten der Menschen waren Götzendiener. Ja, das ist traurig, aber wahr. Ja, und das ist unter anderem deswegen auch, weil Shaitan hauptsächlich ja versucht, die Menschen dahin zu führen, zum Schirk, zu dem größtmöglichen Schaden, den er den Menschen antun kann. Und selbst im Glauben wissen wir, es gibt die Augendienerei, es gibt diese Art von Prahlen, wo der Wert der Tat auch verloren geht, weil man sie eigentlich dann für die Augen der Menschen gemacht hat, was auch der kleine Schirk genannt wird. Das heißt also, selbst im Glauben sind wir davon nicht sicher. So richte dein Gesicht aufrichtig zur richtigen Religion hin, bevor von Allah ein Tag kommt, der nicht zurückgewiesen wird. An jenem Tag werden sie sich in Gruppen spalten. Wer ungläubig ist, dessen Unglaube geht zu seinem eigenen Nachteil. Und wer rechtschaffen handelt, bereitet sich selbst die Lagerstatt vor, damit er denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, aus seiner Huld vergelte. Gewiss, er liebt nicht die Ungläubigen. Und es gehört zu seinen Zeichen, dass er die Winde als Verkünder froher Botschaft voraussendet und damit er euch etwas von seiner Barmherzigkeit kosten lässt. Also der Regen, der ja dann, die Wolken werden ja zusammengetrieben von den Winden, die Winde wehen ja mit einem Sinn. Entweder treiben sie die Wolken zusammen, um dann Regen zu bringen, oder sie tragen etwas von einem Ort zum anderen, seien es Pollen oder Staub oder was auch immer da weitergetragen wird, um die Fortpflanzung und die Befruchtung und all diese Dinge, die passieren, die wir nicht mal bemerken, damit all das passieren kann. Der Wind weht nach dem Befehl Allahs und mit einem großen Anliegen. Und damit die Schiffe auf seinem Befehl fahren und damit ihr nach etwas von seiner Huld trachtet und auf das ihr dankbar sein möget. Ja, alles in der Schöpfung hat einen Sinn. Unser Sinn ist unter anderem, dass wir Allah gegenüber dankbar sein sollen. Überleg mal, wenn die Winde nicht wehen würden, welche Kraft auf dieser Welt könnte ein Gleiches herbeischaffen? Etwas, was so weht wie die Winde. Ja, und was tun sie alles? Wir haben gerade erwähnt, sie tragen die Wolken, sie tragen Dinge, Pollen, etc., etc. Alles hat einen Sinn. Alles in der Schöpfung gibt und tut etwas für ein anderes, größeres Anliegen. Wer in dieser Schöpfung nur darauf aus ist, zu nehmen und nicht anderen zu nutzen, der wird nicht erfolgreich sein. Weil er handelt gegen das Naturgesetz, das Allah in die ganze Schöpfung gelegt hat, dass alles für irgendetwas anderes auch mitarbeitet. Ja, das heißt, was immer wir auch sonst so tun, unsere Verpflichtungen, alles schön und gut, und auch wir haben uns gegenüber selbst ein Recht, aber der Schöpfung Allahs müssen wir auch irgendwie nützen. Und wir haben bereits vor dir Gesandte zu ihren jeweiligen Völkern gesandt. Sie kamen zu ihnen mit den klaren Beweisen. Da übten wir Vergeltung an denjenigen, die Übeltaten begingen. Und es war für uns eine Pflicht, den Gläubigen zu helfen. Allah ist es, der die Winde sendet, und da wühlen sie die Wolken auf. Dann breitet er sie im Himmel aus, wie er will, und macht sie zu Stücken. Da siehst du den Platzregen dazwischen herauskommen, oder auch den Regen, kann man auch sagen, da siehst du den Regen dazwischen herauskommen. Wenn er damit von seinen Dienern, wen er will, trifft, freuen sie sich sogleich. Obwohl sie vorher, bevor er auf sie herabgesandt wurde, wahrlich ganz verzweifelt waren. Das ist wieder diese Engherzigkeit, diese Eilfertigkeit des Menschen. Ja, er ist immer in dem Moment drin, den er gerade erlebt. Vorher, nachher ist für uns sehr schwer, dass wir uns daran noch erinnern oder darauf noch hoffen können. Jetzt gerade geht mir schlecht und ich sehe nur schwarz. Es wird immer so bleiben, mir ging es ja immer schon so, es wird nie besser. Das sind so diese Sprüche, mit denen wir uns selber und den anderen dann Freude bereiten, in Anführungsstrichen, und Licht verbreiten auf dieser Welt. Nein, der weise Mensch, der gläubige Mensch sollte eigentlich auch so weise sein, dass er das umsetzen kann. Er sieht auch das Vorher und das Nachher und er sieht den Plan Allahs in diesen Sachen. Dass jetzt gerade werde ich geprüft. Werde ich Geduld haben? Morgen wird Allah mir eine Gnade erweisen. Werde ich dankbar sein? Das sind die Dinge, über die wir uns auch Sorgen machen sollten und uns zu Allah zurückkehren sollten, auch wenn er uns mit einem Übel trifft, dann ist auch er der Alleinige, der das Übel von uns wieder wegnehmen kann. Schau doch auf die Spuren von Allahs Barmherzigkeit, wie er die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig macht. Er ist wahrlich derjenige, der auch die Toten wieder lebendig macht, und er hat zu allem die Macht. Und wenn wir einen Wind sendeten und sie dann alles gelb werden sähen, würden sie trotzdem danach fortfahren, ungläubig zu sein. Das heißt, wenn also ein Wind kommen würde, der so heiß oder so kalt wäre, dass die ganze Ernte vernichtet werden würde und das Gelb steht hier für verdörrt sein, also nicht mehr den Menschen nützen können, würden sie trotzdem danach fortfahren, ungläubig zu sein. Sei nicht traurig, denn du kannst nicht die Toten hören lassen, noch die Tauben den Ruf hören lassen, wenn sie den Rücken kehren. Also wenn sie kein Interesse zeigen, den Rücken schon abgewandt haben, dann kann man so jemanden auch nicht zwingen, dass er die Wahrheit noch irgendwie aufnimmt. Noch kannst du die Blinden aus ihrem Irrtum heraus rechtleiten. Hören lassen kannst du nur, wer an unsere Zeichen glaubt und die somit Allah ergeben sind. Allah ist es, der euch zuerst in Schwäche erschafft, hierauf verleiht er euch nach Schwäche Kraft. Hierauf verleiht er nach der Kraft Schwäche und weißes Haar. Er erschafft, was er will, und er ist der Allwissende und Allmächtige. Und am Tag, da sich die Stunde erhebt, schwören die Übeltäter, sie hätten nicht länger als eine Stunde verweilt. So pflegten sie sich von der Wahrheit abwendig machen zu lassen. Und diejenigen, denen Wissen und Glauben gegeben worden ist, sagen: Nach Allahs Buch habt ihr bis zum Tag der Auferweckung verweilt. Das ist nun der Tag der Auferweckung, aber ihr wusstet es nicht. Allah beschütze uns. So wird an jenem Tag denjenigen, die Unrecht tun, ihre Entschuldigung nicht nützen, und es wird ihnen keine Gnade erwiesen. Wir haben ja den Menschen in diesem Koran allerlei Gleichnisse geprägt. Und wenn du zu ihnen mit einem Zeichen kommst, sagen ganz gewiss diejenigen, die ungläubig sind, ihr bringt nur Falsches. Also deren Reaktion kannst du nicht ändern. Du bringst ein Zeichen nach dem anderen, du bringst ein Gleichnis nach dem anderen. Und all diesen Dingen sind Zeichen für die Menschen, die begreifen und zuhören, die Glauben haben, die die Wahrheit suchen. Aber von bestimmten Menschen kannst du keine andere Reaktion hervorrufen, außer dass sie sagen, ihr bringt nur Falsches. Ja, deswegen, man soll auch nicht dann verzweifeln und sagen, wie kann ich den jetzt doch überzeugen? Rechtleitung liegt in der Hand Allahs. Wir haben eine Verantwortung, was das Nicht-Abschrecken angeht, was das Gute überbringen angeht, aber darüber hinaus, die Herzen sind in der Hand und in der Macht Allahs. So versiegelt Allah die Herzen derjenigen, die nicht Bescheid wissen. So sei standhaft. Gewiss, Allahs Versprechen ist wahr. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Fasbir. Inna wa'adallahi haqq, wa la yastakhiffannaka alladhina la yuqinun. Hab Geduld, sei standhaft, halt aus. Gewiss, Allahs Versprechen ist wahr. Und diejenigen, die nicht überzeugt sind, sollen dich ja nicht ins Wanken bringen. Also deren Opposition, deren Beleidigungen, deren Verfolgungen, deren Propaganda, Lügen und Beschuldigungen, die sie verbreiten, die dich traurig machen, die dir Hindernisse ins Weg legen, die andere noch Opposition gegen dich ermöglichen, all das soll dich nicht davon abbringen, das zu tun, was Allah dir aufgetragen hat. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ist angesprochen, aber das gilt für jeden, der für Allah etwas tun möchte, auf dem Weg der Religion arbeitet, in welcher Form auch immer. Die Opposition derer, die nicht glauben, die nicht überzeugt sind, sollen uns ja nicht ins Wanken bringen. Allah möge uns bewahren, Allah möge uns helfen, Allah möge uns Standhaftigkeit geben, damit wir zu denen gehören, die Allah hier mit schönen Qualitäten beschrieben hat. Damit kommen wir zum Ende von Surah Ar-Rum und kommen zu Surah Luqman, Surah 31, im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Alif, Lam, Mim. Und nochmal, ich lese die hier als deutsche Übersetzung, aber wenn wir den Koran rezitieren, würden wir natürlich die Mudud, die Längen beachten. Ja, das ist ganz klar, das möchte ich aber trotzdem nochmal erwähnen. Dies sind die Zeichen des weisen Buches. Eine Rechtleitung und Barmherzigkeit für die Gutestuenden. Und ihr bemerkt vielleicht schon, wie oft jetzt schon das Wort und die Beschreibung die Gutestuenden, Muhsinin, benutzt wurde. Ja, also es gibt so ein paar Schlüsselwörter, Taqwa, Sabr, Ihsan, Muhsinin, Gebet, Zakat, das sind wirklich so die Basispfeiler unserer ganzen, des ganzen Koran, und das muss man auch dementsprechend ernst nehmen und dementsprechend als wichtig empfinden. Und das ist wirklich sehr seltsam, dass wir manchmal Dinge, die in der Religion auf jeden Fall vorhanden sind, aber zu den Dingen gehören, die, wenn man sie vielleicht auch nicht macht, man nicht großartig was falsch macht. Wenn man sie macht, ist ganz okay. Aber wir legen auf diese unglaublich viel Wert, und das, was wirklich wichtig ist, das haben wir komplett vernachlässigt. Und diese Unausgeglichenheit, die bringt uns manchmal wirklich religiös gesehen in Gefahr. Wie sind die Gutestuenden, die das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten, und sie, die sie vom Jenseits überzeugt sind? Jene verfahren nach einer Rechtleitung von ihrem Herrn, und das sind diejenigen, denen es wohlergeht. Und wenn wir jetzt die Bedeutung von Ihsan, wie es in einem Hadith, einem authentischen Hadith ja beschrieben wird, dass, was ist Ihsan, und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam antwortete, dass du Allah so anbetest, als ob du Allah, ihn, Allah sehen würdest. Und wenn du ihn nicht siehst, dann weißt du doch, dass er Allah dich sieht. Also mit diesem Bewusstsein von der Tatsache, dass Allah all unsere Taten sieht und bezeugt, mit diesem Bewusstsein Taten zu tun, Handlungen auszuführen. Wovon spricht das hier eigentlich? Das spricht hier von Qualität. Die Qualität unserer Handlungen. Die Qualität des Gebetes eines Muhsin ist eine andere Qualität als jemand, der auch betet, aber nicht auf dem Level, nicht auf dem Niveau von Ihsan. Ja, wo ist bei uns Qualität zu finden? Ja, Allah sagt ihnen, die so sind, die qualitativ hochwertig arbeiten, auf dem Ihsan-Niveau arbeiten, die schönste und beste Art. Was heißt Husn? Husn ist ja schön und beste sein. Auf der schönsten Art agieren, diesen wird in Form von dem Buch Allahs, der Koran, die Rechtfertigung und Barmherzigkeit erwiesen. Ja, sie beten und sie tun gut, sie sind überzeugt vom Jenseits, deswegen tun sie ja alles mit Ihsan, weil sie wissen, wir werden das wiedersehen. Wenn ich jetzt das Beste vorausschicke, wird mir auch das Beste zurückgegeben werden. Wie es in Surah Ar-Rahman heißt, gibt es denn eine andere Belohnung für Ihsan, außer Ihsan? Nein, Allah wird auch mit uns Ihsan machen, auf die beste und schönste Art verfahren, wenn wir das, was wir vorausgeschickt haben, auf die beste und schönste Art vorausschicken. Ja, wenn nicht, dann nicht. Das waren die einen, denen es wohl ergeht. Und jetzt wird Allah von anderen Menschen sprechen, die genau das Gegenteil eigentlich sind. Unter den Menschen gibt es manchen, der zerstreuende Unterhaltung erkauft, um die Menschen von Allahs Weg ohne richtiges Wissen in die Irre zu führen und sich über ihn lustig zu machen. Für solche wird es schmachvolle Strafe geben. Manche Menschen, die zerstreuende Unterhaltung erkaufen. Das Wort Ishtara, was hier gebraucht wird, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ. Yashtari ist auch der Austausch von ein paar Dingen. Also man gibt etwas her, um etwas anderes zu erhalten. Was haben diese Menschen hier gegeben? Um von Allahs Weg ohne richtiges Wissen in die Irre zu führen. Sie haben die Rechtleitung und das Buch Allahs, worin ja die Rechtleitung zu finden ist, hergegeben, um was zu kriegen? Zerstreuende Unterhaltung. Damit kann aber auch oder wird auch das wirkliche Kaufen, ja, das Kaufen von etwas, das Besorgen von etwas, wird auch damit ausgedrückt. Wir haben also zweierlei Menschen. Die einen, die an ernsthafte Dinge, gehaltvolle Dinge und Angelegenheit interessiert sind, wovon die ernsthafteste und gehaltvollste und sinnvollste aller Angelegenheiten der Koran ist. Und dann gibt es die anderen, die mit Nichtigkeiten, mit leerer Unterhaltung, Zeitvertreib, so beschäftigt sind, dass die wichtigen Dinge des Lebens vernachlässigt werden. Und das machen sie dann zu solch einem Ausmaß, mit solch einer schlechten Absicht dahinter, dass sie sogar andere damit irreführen wollen. Ja, Lahu ist alles, was einen so sehr beschäftigt, dass man die Verpflichtungen, Verantwortungen gegenüber unachtsam wird. Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sein Prophetentum und den Koran somit verkündete, wussten die Mushrikin nicht genau, wie sie diesem Koran begegnen sollten. Denn im Koran selber war eine ganz besondere Anziehungskraft. Wir haben auch Überlieferungen, in denen sogar die Feinde des Islam sich heimlich aufstellten, um zu lauschen, wenn der Gesandte Allahs den Koran rezitierte. Die Leute waren dazu hingezogen, sie fühlten sich angezogen vom Koran. Das Herz wurde beeinflusst, die Herzen wurden weich. Viele Menschen kamen zur Rechtleitung, erst wenige, dann mehr und dann immer mehr. Das heißt, sie wollten also unbedingt etwas finden, was die Menschen vom Koran abhalten würde. Ja, und wir haben in Surah Al-Furqan schon gemeinsam gelesen, dass, wie die Feinde des Islam sagten, das hört nicht auf diesen Koran, walrau fihi, und macht Lärm darin. Das heißt, macht so viel Lärm und so viel andere Töne und Ablenkungen, Geschichten und andere Dinge, dass man den Koran gar nicht mehr hören will oder kann. Dort wurde Lahu benutzt, das Wort Lahu, für sinnloses Geschwätz und Gerede, und hier Lahu. Und beides sind Dinge, die vom Koran entfernen. Warum? Da sie nicht nur die Zeit wegnehmen, die dafür dann nicht mehr da ist, um Koran zu hören und zu verstehen, sondern auch das Gemüt des Menschen beeinflussen und ändern. Diese Dinge lehren Unernsthaftigkeit, diese Leichtigkeit des Gemüts. Ja, denn die führen einen dazu, dass man sich vom Gewicht der Verantwortungen befreien will. Das ist dann einem zu viel und zu schwer. Man will gar nichts damit mehr zu tun haben. Ja, also Lahwul Hadith ist alles unnütze Gerede. Die Musik gehört auch dazu. Leere Geschichten. Sang und Klang, sagt man auch, ja? Jeder Sang und Klang. Legenden. Alles, was sinnlos, ohne ein Anliegen gemacht wird. Einfach nur, wie wir auch sagen, Zeit vertreibt. Das Wort ist schon gefährlich in sich. Die Zeit zu vertreiben. Die Zeit ist das Einzige, was in jeder Sekunde weniger wird. Und wir wollen sie dann auch noch aktiv vertreiben. Ja, das ist ein Ausmaß an Vernunftlosigkeit des Menschen. Anstatt die Zeit zu nutzen, vertreibt er sie auch noch. Ja, also für all diese Dinge wird Lahu al-Hadith gebraucht. Ja, und das ist, können wir auch in unseren Jugendlichen, in uns selber auch beobachten, dass wenn Menschen viel Musik hören, dann interessieren sie andere Dinge auch nicht mehr so. Ja, weil die Musik natürlich auch eine ganz gewisse Anziehungskraft in sich birgt. Und alles andere erscheint dann einem. Das ist so, wie wenn man ein buntes Bild gesehen hat und dann auf einmal schwarz-weiß gucken soll. Ja, dann schreien unsere Kinder schon auf, dass nein, schwarz-weiß, was zeigst du uns da für alte Sachen? Das ist etwas für sie viel zu langweilig, weil ihre Gemüter schon ganz anders ausgerichtet sind. Ja, die sind schon so verwöhnt, diese Gemüter, dass sie mit etwas schwer Verdaulichem gar nicht mehr zurechtkommen. Es muss leicht verdaulich sein. Es muss relativ sinnentleert sein, damit man es leicht, ohne viel nachzudenken, einfach runterschlucken kann. Ja, andere Dinge interessieren dann einen halt nicht mehr so. Ja, und man hat auch, kann man auch beobachten, dass Menschen, die sich viel mit so etwas beschäftigen, auch in, ja, man kann das so ausdrücken, als ob sie in einer eigenen Welt leben würden. Ja, das, was in der Realität, in der echten Welt so passiert, das ist viel zu kompliziert und viel zu schwer. Ja, lasst mich damit in Ruhe, hört man dann oft. Warum? Weil ich habe hier meine eigene schöne kleine Welt aufgebaut, die mit dem Echten zwar nichts zu tun hat, aber für mich einfach leichter zu verdauen ist. Und der Plan dahinter war also, vom Koran abzulenken, um die Menschen damit in die Irre zu führen. Das heißt, das ist also nicht nur ein Phänomen, das kontextlos im Raum steht, sondern das wird bewusst eingesetzt von Shaitan und seinen Helfern unter den Menschen und den Dschinn, um Menschen von der Wahrheit wegzuführen, in die Irre zu führen. Und man sagt in den Riwayat, in den Überlieferungen, dass es eine bestimmte Person gab, Nadr bin al-Harith, der von Irak, also er reiste aus Mekka weg und brachte dann zurück Legenden und Geschichten mit und wurde selber zum Geschichtenerzähler. Und zwar auch schon mit dieser Absicht, um die Menschen abzulenken mit seinen Geschichten. Kommt zu mir, hier, ihr wollt alte Geschichten hören, ihr könnt auch zu mir kommen, geht nicht zum Propheten. Und hört, was der Koran zu erzählen hat. Hier, ich lenke euch, ich erzähle euch etwas, ich mache euch eure Zeit schön, damit der Koran für diese Menschen nicht mehr von Interesse sein würde. Und das führt nicht nur in die Irre, es macht den Menschen so hartherzig und so voll von sinnentleertem Zeug, dass sie sogar dann so tief sinken, dass sie sich lustig machen über die Religion. Ja, der Koran ist dann dementsprechend wie Vollwertkost. Er tut etwas mit uns, er gibt uns Verantwortungsgefühl, er sagt uns, was zu tun ist, er sagt uns, was bitte zu vermeiden, was man vermeiden soll. Und dagegen, Lahu verlangt ja eigentlich nichts. Wir müssen noch nicht mal richtig nachdenken, es ist sehr leichte Kost. Es verbringt einfach nur Zeit mit uns, verschwendet unsere Zeit. Das fällt uns in dem Moment sehr leicht, aber jeder von uns weiß auch, wie leer und wie dunkel man sich fühlt, wenn man lange Zeit nur so etwas gemacht hat. Ja, es verlangt ja nichts von uns, aber die Seele, die Nahrung, die das Echte, die Wahrheit Allahs braucht, die verhungert und das lässt uns dann auch nicht wirklich glücklich sein. Wie ging sie dann mit dem Koran um? Für solche wird es schmachvolle Strafe geben. Wenn ihm unsere Zeichen verlesen werden, kehrt er sich hochmütig ab, als ob er sie nicht gehört hätte. Als ob in seinen Ohren Schwerhörigkeit wäre. So verkünde ihm schmerzhafte Strafe. Also mit dem sinnlosen Geschwätz geht er anders um. Und wenn ihm Koran verlesen wird, dann kehrt er sich hochmütig ab, als ob er eine Schwere in seinen Ohren hätte. Gewiss diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, für sie wird es die Gärten der Wonne geben. Ewig darin zu bleiben, das ist Allahs Versprechen in Wahrheit. Und er ist der Allmächtige und Allweise. Er hat die Himmel ohne Stützen, die ihr sehen könnt, erschaffen und auf der Erde festgegründete Berge gesetzt, dass sie nicht mit euch wanke. Und auf ihr allerlei Tiere sich ausbreiten lassen, und wir lassen Wasser vom Himmel herabkommen und dann viele edle Arten auf ihr wachsen. Das ist Allahs Schöpfung. Zeigt mir nun, was diejenigen außer ihm erschaffen haben, aber nein, die Ungerechten befinden sich im deutlichen Irrtum. Und wir gaben ja Luqman Weisheit. Sei Allah dankbar. Und wer dankbar ist, der ist nur zu seinem eigenen Vorteil dankbar, und wer undankbar ist, so ist Allah unbedürftig und lobenswürdig. Luqman, diese Persönlichkeit von Luqman, alayhi salam, können wir sagen, dass unter den Arabern zur Zeit des Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, war die Persönlichkeit und Person von Luqman eine sehr berühmte. Ja, in der Dichtung und in den Geschichten der Araber, die überliefert worden waren, eine Generation nach der anderen, war die Person von Luqman bekannt, seine Aussagen wurden zitiert. Und hier wird also gesagt, dass dem ihr so gerne zuhört, wir haben ihn gelehrt. Wir lehrten ihm Weisheit. Und von all den weisen Dingen, die man gelehrt bekommen kann, ist die größte aller Weisheiten, Anishkur lillah, sei Allah gegenüber dankbar. Denn von Dankbarkeit kommt dann die Weisheit. Ja, solange wir nicht dankbar sind und uns nur beklagen, Ja, das sind zwei gegenteilige Sachen. Dankbarkeit und sich beklagen sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Die können nicht zusammengehen. Und Weisheit verlangt, dass wir dankbar sind, dass wir Ruhe finden. Die Weisheit, die ist ja ein Bild, ein Ausdruck von Ruhe finden, nachdenken können, einen Sinn in allem finden. Derjenige, der einen Sinn in allem gefunden hat, der wird auch dankbar sein. Warum? Weil er weiß, alles, was passiert, passiert nach dem Plan Allahs und nichts, was Allah befehlen würde, hat keinen Sinn. Ja, und wenn Menschen sich viel beklagen, dann zeigen sie eigentlich damit was, dass sie selber ja nichts tun können. Ja, zum Beispiel, oh, warum liegt das in dem Zimmer so und so und die Lampe sollte so und so sein? Ja, weise Menschen, die kommen und bringen Lösungen. Da schaut mal, so könnten wir das machen. Und nicht nur, warum ist das so und warum ist das so und das ist schlecht und das ist schlecht. Dieses ständige Beklagen, ohne eine Lösung vorzuschlagen, das ist etwas, das ist nicht unbedingt Zeichen eines weisen Menschen. Und gedenke, als Luqman zu seinem Sohn sagte, indem er ihn ermahnte, O mein lieber Sohn, geselle Allah nichts bei, denn Götzendienst ist fürwahr ein gewaltiges Unrecht. Jetzt ab diesem Vers wird das zitiert oder erzählt, was Luqman a.s. seinem Sohn ermahnte oder seinem Sohn sagte. Und das, was ein Elternteil seinem Kind mitgibt auf dem Weg, das ist etwas sehr Wertvolles, weil die Eltern immer nur das Beste für ihre Kinder wollen. Ja, das heißt, das ist hier sehr wertvolle Botschaften, die uns mitgegeben werden, die jemand für sein Liebstes wollte, die jemand für sein liebster Mensch im Leben, meistens sogar sind die Kinder, für ihn wünschte, dass er das umsetzen würde. Warum? Weil er wusste, das ist hier das Beste, was man überhaupt jemandem raten kann.